Sich organisieren, um nicht mehr arbeiten zu müssen. Low-Intensity-Arbeitsplätze sind selten geworden und, um die Wahrheit zu sagen, bedeutet es oft, zu viel Zeit zu verlieren, sich dort weiter zu langweilen. Sie zeichnen sich außerdem durch schlechte Bedingungen für die Siesta oder die Lektüre aus. Es ist wohl bekannt, dass das Individuum so wenig existiert, dass es sich sein Leben verdienen muss, dass es seine Zeit gegen ein bisschen soziale Existenz tauschen muss. Persönliche Zeit gegen soziale Existenz. So ist die Arbeit, so ist der Markt. Die Zeit der Kommune entzieht sich sofort der Arbeit. Sie fällt nicht auf den Trick herein, sie bevorzugt andere. Gruppen argentinischer Piqueteros luxen dem Staat kollektiv eine Art lokale Sozialhilfe ab, die an ein paar Arbeitsstunden geknüpft ist. Sie leisten die Stunden nicht ab, schmeißen ihren Gewinn zusammen und statten sich aus mit Schneidereien, einer Bäckerei und bauen die Gärten auf, die sie benötigen. Es gilt, Geld für die Kommune zu suchen. Auf keinen Fall muss das Leben verdient werden. Alle Kommunen haben ihre schwarzen Kassen. Die Tricks sind vielfältig. Neben dem AMI gibt es das Kindergeld, das Krankfeiern, mehrfache Stipendien, erschwindelte Prämien für fiktive Geburten, alle Arten von Geschäften und so viele andere Mittel, die bei jeder Mutation der Kontrolle entstehen. Es liegt weder an uns, sie zu verteidigen, noch es uns, in diesen schützenden Verschlägen bequem zu machen oder sie wie ein Privileg für Eingeweihte zu bewahren. Was wichtig ist zu kultivieren, zu verbreiten, ist jene notwendige Bereitschaft zum Betrug und zum Teilen seiner Innovationen. Für die Kommunen stellt sich die Frage der Arbeit nur im Verhältnis zu den anderen vorhandenen Einkommen. Dabei darf nicht vernachlässigt werden, was es in gewissen Berufen, Ausbildungen oder gut platzierten Posten nebenbei alles an nützlichen Erkenntnissen zu sammeln gibt. Der Anspruch der Kommune ist es, für alle so viel Zeit wie möglich freizumachen. Ein Anspruch, der sich nicht nur, nicht im Wesentlichen an der Zahl der Stunden misst, die frei von lohnabhängiger Ausbeutung sind. Die befreite Zeit schickt uns nicht in die Ferien. Die unbesetzte Zeit, die tote Zeit, die Zeit der Leere und der Angst vor der Leere, das ist die Zeit der Arbeit. Von nun an gibt es keine Zeit mehr zu füllen, aber eine Befreiung von Energie, die keine Zeit beinhaltet. Linien, die sich abzeichnen, die deutlicher werden, denen wir nach Belieben folgen können, bis zum Ende, bis wir sehen, wie sie andere kreuzen. Plündern, anbauen, herstellen. Ehemalige Arbeiter von Metall Europe werden eher Räuber als Schließer. Die Angestellten von EDF lassen ihren Freundeskreis wissen, wie man einen Stromzähler überbrückt. Die vom Lastwagen gefallene heiße Ware wird schnell weiterverkauft. Eine Welt, die sich selbst derart offen zynisch erklärt, könnte seitens der Proletarier kaum viel Loyalität erwarten. Einerseits kann eine Kommune nicht auf die Ewigkeit des Wohlfahrtsstaates zählen. Andererseits kann sie nicht damit rechnen, auf lange Sicht von Ladendiebstahl, von Containern des Abfalls aus den Mülltonnen der Supermärkte oder des Nachts aus den Warenlagern der Industriezonen, vom Abzweigen von Subventionen, vom Versicherungs- und sonstigen Betrug, kurz vom Plündern zu leben. Sie muss sich also permanent damit beschäftigen, wie sie das Niveau und die Ausbreitung ihrer Selbstorganisation steigert. Nichts wäre logischer, als dass die Drehbänke, die Fräsen und Fotokopierer, die bei Schließung einer Fabrik mit Rabatt verkauft werden, später zur Bekräftigung irgendeiner Verschwörung gegen die Warengesellschaft dienen. Das Gefühl des bevorstehenden Zusammenbruchs ist heutzutage überall so akut, dass es schwerfällt, alle laufenden Experimente in den Bereichen Bau, Energie, Materialien, Illegalismus und Landwirtschaft aufzuzählen. Ein ganzes Ensemble von Wissen und Techniken wartet nur darauf, geplündert und seiner Verpackung entrissen zu werden. Sei diese moralistisch, kleinkriminell oder ökologisch. Dieses Ensemble aber macht nur einen Teil aller Intuition, allen Know-hows und der den Slums eigenen Erfindungsgabe aus, die wir an den Tag legen müssen, um die metropolitane Wüste wieder zu bevölkern und mittelfristig die Lebensfähigkeit eines Aufstandes zu sichern. Wie kommunizieren und sich bewegen, wenn alle Flüsse unterbrochen sind? Wie können wir die Subsistenz in den ländlichen Gebieten wiederherstellen, bis diese in der Lage sind, die Bevölkerungsdichte zu tragen, wie dies vor 60 Jahren noch der Fall war? Wie können wir die betonierten Räume in städtische Gemüsegärten verwandeln, wie dies einst Kuba tat, um das amerikanische Embargo und die Liquidierung der UdSSR zu verkraften? Ausbilden und sich formieren. Was bleibt uns, die wir so viel Gebrauch gemacht haben von den autorisierten Vergnügungen, welche uns die marktwirtschaftliche Demokratie zugesteht? Was hat uns einst dazu getrieben, am Sonntagmorgen joggen zu gehen? Was fesselt all die Karate-Fanatiker, die Liebhaber der Bastelei, des Angels oder der Pilzkunde? Was außer der Notwendigkeit, die vollkommene Untätigkeit zu füllen, die eigene Arbeitskraft oder das eigene Gesundheitskapital wiederherzustellen. Die meisten Vergnügungen könnten mit Leichtigkeit ihren absurden Charakter ablegen und zu mehr als nur Vergnügungen werden. Das Boxen war nicht immer für die Vorführungen auf Spendengalas und die Spektakel großer Wettkämpfe reserviert. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts, im von Horden von Kolonisten ausgeweideten und aufgrund langer Trockenheit hungernden China, organisierten sich Hunderttausende armer Bauern rund um unzählige Boxclubs unter freiem Himmel, um sich von Reichen und Kolonisten zurückzuholen, was ihnen geraubt worden war. Dies war die Revolte der Boxer. Wir können nicht früh genug damit beginnen, zu lernen und anzuwenden, was weniger befriedete, weniger vorhersehbare Zeiten von uns verlangen werden. Unsere Abhängigkeit von der Metropole, von ihrer Medizin, ihrer Landwirtschaft, ihrer Polizei ist so groß gegenwärtig, dass wir sie nicht angreifen können, ohne uns selbst in Gefahr zu bringen. Es ist das unausgesprochene Bewusstsein dieser Verletzbarkeit, das die unaufgeforderte Selbstbeschränkung der aktuellen sozialen Bewegungen ausmacht, das uns die Krisen fürchten und nach Sicherheit streben lässt. Ihm ist es zu verdanken, dass die Streiks den Horizont der Revolution gegen den der Rückkehr zur Normalität eingetauscht haben. Aus diesem Schicksal auszubrechen, verlangt nach einem langen und stichhaltigen Lernprozess, nach vielfältigen, massiven Experimenten. Es geht darum, kämpfen zu können, Schlösser zu knacken, Knochenbrüche ebenso zu heilen wie eine Angina, einen Piratensender zu bauen, Volksküchen einzurichten, genau zu zielen, aber auch darum, zerstreutes Wissen zu sammeln und eine Landwirtschaft des Krieges zu schaffen, die Biologie des Plankton und die Zusammensetzung des Bodens zu verstehen, das Zusammenwirken der Pflanzen zu studieren und dadurch die verlorene Intuition, alle Formen der Nutzung wiederzuentdecken, alle möglichen Bindungen an unsere unmittelbare Umgebung und die Grenzen, über die hinaus wir sie aufbrauchen würden. Und dies ab heute für die Zeit, in der wir mehr als einen symbolischen Teil unserer Ernährung und Pflege aus ihr beschaffen müssen. Territorien schaffen, die Zonen der Undurchdringlichkeit vermehren. Die Reformisten sind sich heute zunehmend einig, dass es mit dem näher rückenden Peak Oil und, um Treibhausgase zu reduzieren, einer Relokalisierung der Wirtschaft bedarf, der Förderung regionaler Versorgung, kurzer Vertriebswege, des Verzichts auf die Bequemlichkeit von Importen aus der Ferne etc. Was sie dabei vergessen ist, dass die Eigentümlichkeit dieser lokalen wirtschaftlichen Tätigkeiten ist, dass sie im Schatten stattfinden, auf informelle Art, dass diese einfache ökologische Maßnahme der Relokalisierung der Wirtschaft nicht weniger impliziert, als sich aus der staatlichen Kontrolle zu befreien oder sich ihr bedingungslos zu unterwerfen. Das aktuelle Territorium ist das Produkt mehrerer Jahrhunderte polizeilicher Operationen. Das Volk wurde von seinem Land, von seinen Straßen, dann aus seinen Stadtteilen und schließlich aus seinen Treppenhäusern verdrängt. In der verrückten Hoffnung, alles Leben in den vier schwitzenden Wänden des Privaten in Schach zu halten. Für uns stellt sich die Frage des Territoriums nicht in gleicher Weise wie für den Staat. Es geht nicht darum, es zu halten. Es geht darum, auf lokaler Ebene die Kommunen, die Zirkulation und die Solidaritäten zu verdichten, bis zu dem Punkt, an dem das Territorium unlesbar, undurchdringlich wird für jegliche Autorität. Es geht nicht darum, ein Territorium zu besetzen, sondern es zu sein. Jede Praxis lässt ein Territorium existieren. Ein Territorium für den Drogenhandel oder die Jagd, ein Territorium der Spiele für Kinder, der Verliebten oder der Unruhen, ein Territorium des Bauern, des Ornithologen oder des Flaneurs. Die Regel ist simpel. Je mehr Territorien sich in einer bestimmten Zone überlagern, desto mehr Zirkulation gibt es zwischen ihnen und umso weniger Angriffsfläche findet die Macht. Kneipen, Druckereien, Sporthallen, Brachflächen, Antiquariate, Dächer von Wohnblocks, unangemeldete Märkte, Dönerläden und Garagen können ihrer offiziellen Bestimmung einfach entkommen, wenn sich dort ausreichend Komplizenschaften finden. Indem sie der staatlichen Kartografie ihre eigene Geografie aufzwingt, sie verschwimmen lässt, sie löscht, produziert die lokale Selbstorganisation ihre eigene Sezession. Reisen. Unsere eigenen Kommunikationswege anlegen. Das Prinzip der Kommunen ist nicht, der Metropole und ihrer Mobilität die lokale Verwurzelung und die Langsamkeit entgegenzusetzen. Die sich ausbreitende Bewegung der Bildung von Kommunen muss diejenige der Metropole unterirdisch überholen. Es gibt keinen Grund, die Möglichkeiten des Reisens und der Kommunikation, die uns die Infrastrukturen des Marktes bieten, abzulehnen. Es genügt, ihre Grenzen zu kennen. Man muss nur vorsichtig genug, unauffällig genug sein. Sich zu besuchen ist allemal sicherer, hinterlässt keine Spur und schafft Verbindungen, die gehaltvoller sind als alle Kontaktlisten im Internet. das Privileg, frei zu reisen, quer durch den Kontinent und ohne größere Probleme in die ganze Welt, das vielen von uns zugestanden wird, ist ein nicht zu vernachlässigender Triumph für die Kommunikation zwischen den Herden der Konspiration. Einer der Reize der Metropole ist es, Amerikanern, Griechen, Mexikanern und Deutschen zu erlauben, sich heimlich für die Zeit einer Strategiediskussion in Paris wiederzutreffen. Die permanente Bewegung zwischen den befreundeten Kommunen gehört zu den Dingen, die sie vor dem Austrocknen und dem Verhängnis des Verzichts bewahrt. Genossen zu empfangen, sich über ihre Initiativen auf dem Laufenden zu halten, über ihre Erfahrungen nachzusinnen, sich die Techniken, die sie beherrschen, anzueignen, bringen einer Kommune mehr als sterile Selbstprüfungen hinter verschlossenen Türen. Es wäre falsch zu unterschätzen, was an diesen Abenden an Entscheidungen erarbeitet werden kann, an denen wir uns mit unseren Ansichten über den laufenden Krieg auseinandersetzen. Alle Hindernisse umstürzen, eins nach dem anderen. Wie man weiß, laufen die Straßen über vor Unhöflichkeiten. Zwischen dem, was sie wirklich sind und dem, was sie sein sollten, steht die Zentripetalkraft jeglicher Polizei, die sich abmüht, die Ordnung wiederherzustellen. Und ihr gegenüber gibt es uns, das heißt die gegenläufige Bewegung, die Zentrifugalkraft. Überall, wo Erregung und Unordnung auftauchen, können wir uns über sie nur freuen. Es erstaunt nicht, dass diese Nationalfeiern, die nichts mehr feiern, nun systematisch verderben. Funkelnagelneu oder klapprig, das urbane Mobiliar. Aber wo fängt es an, wo hört es auf? Materialisiert unsere gemeinsame Enteignung. Hartnäckig in seiner Nichtigkeit, verlangt es nur danach, auf ewig wiederzukehren. Beobachten wir aufmerksam, was uns umgibt. All dies wartet, dass seine Stunde schlägt. Die Metropole nimmt nostalgische Züge an, wie dies sonst nur Ruinen tun. Auf dass die Unhöflichkeiten methodisch werden, dass sie systematisch werden, sich zu einer diffusen, effizienten Guerilla vereinen, die uns wieder zu unserer wesentlichen Unregierbarkeit zurückführt, zu unserer Undiszipliniertheit. Es ist verwirrend, dass gerade die Undiszipliniertheit zu den Tugenden des Partisanen gezählt wird. Schlussendlich hätte man die Wut nie von der Politik lösen sollen. Ohne Erstere verliert sich Letztere im Diskurs und ohne Letztere erschöpft sich Erstere im Gebrüll. Begriffe wie die Wütenden und die Fanatiker tauchen in der Politik nie ohne Warnschüsse wieder auf. Was die Methode angeht, behalten wir für die Sabotage folgendes Prinzip. Ein Minimum an Risiko bei der Aktion. Ein Minimum an Zeit, ein Maximum an Schaden. Für die Strategie erinnern wir uns daran, dass ein umgestürztes, aber nicht ausgeräumtes Hindernis, ein befreiter, aber nicht bewohnter Raum, einfach durch ein weiteres Hindernis zu ersetzen ist, das beständiger und schwerer anzugreifen ist. Es bringt nichts, sich mit den drei Typen der Arbeitersabotage abzumühen. Die Arbeit bremsen, vom Lockernehmen zum Bummelstreik, die Maschinen zerstören oder ihre Abläufe beeinträchtigen, Firmengeheimnisse ausplaudern. Auf die Dimensionen der gesellschaftlichen Fabrik ausgeweitet, verallgemeinern sich die Prinzipien der Sabotage von der Produktion in die Zirkulation. Die technische Infrastruktur der Metropole ist verletzbar. Ihre Flüsse bestehen nicht nur im Transport von Personen und Waren, Informationen und Energie zirkulieren durch Netze aus Kabeln, Glasfasern und Rohren, die angegriffen werden können. Die soziale Maschine mit einiger Auswirkungen zu sabotieren, bedeutet heutzutage, sich die Mittel zur Unterbrechung ihrer Netze wieder anzueignen und neu zu erfinden. Wie können eine TGV-Linie oder ein Stromnetz unbrauchbar gemacht werden? Wie können die Schwachstellen der Computernetzwerke gefunden, wie die Radiofrequenzen gestört und die Flimmerkiste wieder zum Rauschen gebracht werden? Was die ernsten Hindernisse anbelangt, ist es falsch, ihre Zerstörung für unmöglich zu halten. Das Prometische dabei besteht und lässt sich zusammenfassen in einer gewissen Aneignung des Feuers, jenseits jeglichen blinden Voluntarismus. 356 vor Christus brannte Herostratos den Tempel der Artemis nieder, eines der sieben Weltwunder. In unseren Zeiten der vollendeten Dekadenz haben die Tempel nichts Imposantes mehr, außer der finsteren Wahrheit, dass sie bereits Ruinen sind. Dieses Nichts zu vernichten hat nichts von einer traurigen Aufgabe. Das Handeln findet darin zu neuer Jugend. Alles macht Sinn, alles ordnet sich plötzlich. Raum, Zeit, Freundschaft. Aus allem Holz wird ein Pfeil gemacht, man findet die Verwendung wieder, ist ganz Pfeil. Im Elend der Zeit dient, Scheiß auf alles vielleicht, nicht ohne Grund, wie man zugeben muss, als letzte kollektive Verführung. Die Sichtbarkeit fliehen, die Anonymität in eine offensive Position wenden. Während einer Demonstration reißt eine Gewerkschafterin die Maske eines Anonymen runter, der gerade eine Scheibe eingeschlagen hat. Steh zu dem, was du tust, anstatt dich zu verstecken. Sichtbar zu sein bedeutet ohne Deckung, das heißt vor allem verletzbar sein. Wenn die Linken aller Länder nicht aufhören, ihre Sache sichtbar zu machen, sei es die der Obdachlosen, der Frauen oder der Sans-Papiers, in der Hoffnung, dass man sich darum kümmert, tun sie genau das Gegenteil dessen, was getan werden müsste. Nicht sich sichtbar zu machen, sondern die Anonymität, in die wir abgeschoben wurden, zu unserem Vorteil zu wenden und daraus mittels der Verschwörung, der nächtlichen oder vermummten Aktion eine ungreifbare Position des Angriffs zu machen. Das Feuer von November 2005 bietet dafür das Vorbild. Kein Führer, keine Forderung, keine Organisation, sondern Worte, Gesten, Komplizenschaften. Gesellschaftlich nichts zu sein, ist kein erniedrigender Stand. Die Quelle eines tragischen Mangels an Anerkennung, anerkannt von wem? Vielmehr ist es die Bedeutung einer maximalen Aktionsfreiheit. Seine Untaten nicht zu unterzeichnen, mit sinnlosen Kürzeln bekannt zu machen. Man erinnert sich noch der kurzlebigen BAFT, Anti-Bullen-Brigade Tartaret, ist eine Art, diese Freiheit zu bewahren. Offenkundig ist das Konstruieren eines Subjekts Banlieue als Akteur der Unruhen von 2005 eines der ersten defensiven Manöver des Regimes gewesen. Sich die Fressen derjenigen anzusehen, die in dieser Gesellschaft jemand sind, kann helfen, die Freude zu verstehen, dort niemand zu sein. Die Sichtbarkeit ist zu fliehen, aber eine Kraft, die sich im Dunkeln sammelt, kann ihr nicht auf ewig ausweichen. Uns geht es darum, unser Erscheinen als Kraft bis zum günstigen Zeitpunkt zu verschieben. Denn je später uns die Sichtbarkeit findet, umso stärker findet sie uns. Erst einmal in der Sichtbarkeit sind unsere Tage gezählt. Entweder sind wir in der Lage, ihre Herrschaft kurzfristig zu pulverisieren, oder sie wird uns ohne Verzögerung zerquetschen. Die Selbstverteidigung organisieren. Wir leben unter Besatzung, unter polizeilicher Besatzung. Die Razzien gegen Sans-Papiers auf offener Straße, die Zivilstreifen, welche den Boulevard hoch und runter fahren, die Befriedung von Stadtteilen der Metropole mittels Techniken, die in den Kolonien geschmiedet wurden, die Vorträge des Innenministers gegen die Banden, die jenen aus dem Algerienkrieg ähneln, erinnern uns täglich daran. Genügend Motive, sich nicht mehr zerquetschen zu lassen, in die Selbstverteidigung zu gehen. Im Zuge ihres Wachsens und Ausstrahlens wird eine Kommune nach und nach mit Operationen der Macht konfrontiert, die aufs Korn nehmen, was sie ausmacht. Diese Gegenangriffe nehmen die Form der Verführung an, der Vereinnahmung und in letzter Instanz jene der rohen Gewalt. Die Selbstverteidigung muss eine kollektive Offenkundigkeit für die Kommunen sein, sowohl praktisch als auch theoretisch. Eine Festnahme abzuwehren, sich blitzschnell und zahlreich gegen Abschiebungen oder Räumungen zu versammeln, einen der unseren zu verstecken, werden in den kommenden Zeiten keine überflüssigen Reflexe sein. Wir können nicht permanent unsere Stützpunkte wieder aufbauen. Hören wir auf, die Repression zu beklagen, bereiten wir uns darauf vor. Das ist keine einfache Sache, denn indem von der Bevölkerung ein Überschuss an polizeilicher Arbeit erwartet wird, von der Denunziation über die gelegentliche Beteiligung an Bürgerwehren, verschwinden die Polizeikräfte in der Masse. Das Passepartout-Modell der polizeilichen Intervention, auch in aufständischen Situationen, ist nun der Bulle in Zivil. Die Effizienz der Polizei während der letzten Demos gegen das CPE ist diesen Zivilen zu verdanken, die sich unter die Menge mischten, wartend auf den Moment, sich zu enttarnen. Mit Gas, Schlagstock, Gummigeschoss und Festnahme. Das Ganze in Koordination mit den Ordnungsdiensten der Gewerkschaften. Allein die Möglichkeit ihrer Anwesenheit reicht, den Verdacht unter den Demonstranten zu wecken, wer ist wer, und das Handeln zu lähmen. Ausgehend davon, dass eine Demonstration nicht ein Mittel ist, sich zu zählen, sondern zu handeln, müssen wir uns die Mittel aneignen, die Zivilen zu demaskieren, sie zu verjagen und gegebenenfalls ihnen diejenigen zu entreißen, die sie versuchen, festzunehmen. Die Polizei ist nicht unbesiegbar auf der Straße. Sie hat nur die Mittel, sich zu organisieren, sich zu trainieren und permanent neue Waffen zu testen. Im Vergleich werden unsere Waffen immer rudimentär, gebastelt und oft vor Ort improvisiert sein. Diese geben auf keinen Fall vor, mit deren Feuerkraft zu konkurrieren, sondern zielen darauf ab, sie auf Distanz zu halten, die Aufmerksamkeit abzulenken, psychologischen Druck auszuüben oder durch Überraschen eine Bresche zu schlagen und Terrain zu gewinnen. Offensichtlich reicht die ganze Innovation, die sich in den Ausbildungszentren zur Stadtguerilla der französischen Gendarmerie entfaltet, nicht aus und wird wahrscheinlich nie genügen, um rasch genug auf eine sich bewegende Vielfalt zu reagieren, die vielerorts gleichzeitig zuschlagen kann und vor allem immer versucht, die Initiative zu behalten. Die Kommunen sind natürlich verletzbar durch Überwachung und polizeiliche Ermittlungen, durch Kriminaltechnik und Geheimdienste. Die Verhaftungswellen von Anarchisten in Italien und Eco-Warriors in den USA wurden durch Abhören ermöglicht. Jede zeitweilige Gewahrsamnahme veranlasst mittlerweile eine DNA-Entnahme und trägt bei zu einer immer vollständigeren Datenbank. Ein Hausbesetzer aus Barcelona wurde gefasst, weil er Fingerabdrücke auf Flugblättern hinterließ, die er verteilt hatte. Die Methoden der Datenspeicherung verbessern sich stetig, vor allem durch die Biometrie. Und sollte der elektronische Ausweis eingeführt werden, würde dies unsere Aufgabe nur noch komplizieren. Die Pariser Kommune hatte das Problem der Datenspeicherung teilweise gelöst. Mit dem Niederbrennen des Rathauses zerstörten die Brandstifter die Archive der Zivilverwaltung. Eine Möglichkeit, elektronische Daten auf immer zu zerstören, muss erst noch gefunden werden.